Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen. Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens. Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr. Eine Rose ist eine Rose, ist eine Rose. Ist eine Rose. Tatsächlich? Es gibt Wildrosen, Duftrosen, Moosrosen, Kletterrosen, Hagebuttenrosen. Dunkelrot, zartrosa, leuchtend gelb, cremefarben, pink, weiß, Aprikot, blau, schwarz, mehrfarbig. Langstielige Rosen, stachellose, gefühlte, kleinblättrige, winzige, buschige und edle Rosen. Eine Rose ist eine Rose, ist eine Rose. Rosen sind prächtig, vielfältig. Ein betörendes Zauberwerk der Natur. Unzählige Legenden und Mythen ranken sich um sie. Tausende von Namen wurden ihnen gegeben. Buffalo Bill, Edith Piaf, Marie Antoinette, Hera, Hermes, Aphrodite, Praline, Petit Four, Champagnerperle. Und natürlich unendlich viele Liebesnamen. Bellamour, Falling in Love, Romanze, Billet doux, Coup de Foudre, Liebestraum, Kussröschen, Weiße Hochzeit, Alte Liebe. Keine andere Blume wird so verehrt, keine so häufig als Symbol verwendet. Als der Blumenkönigin wird sie schon 600 vor Christus von der griechischen Dichterin Sappho besungen. Rosen blühten in den berühmten hängenden Gärten von Babylon und in den Gärten im alten Persien, wo sich, so die Überlieferung, das Plätschern der Brunnen, die Stimmen der Nachtigallen und der süße Duft der Damaszenerrosen zu einem Feuerwerk für die Sinne verbanden. Nimm eine Rose und nenne sie Lieder. So hat die Orientalistin Annemarie Schimmel ihre Sammlung islamischer Dichtkunst genannt. Die persische Dichtung ist von Rosenduft förmlich durchtränkt. Wie kommt es, dass dein Haar so märchenschön in Locken prangt? Wie kommt es, dass der Schlaf so hold dich küsst? Du trägst kein Rosenblatt an dir. Wie aber kommt es, dass ein Duft nach Rosen von dir ausgeht? Wunderbar. Hafis. Also die Rosen gab es schon ganz, ganz lange. Und zwar, die findet man als Fossilien in Nordamerika zum Beispiel vor. Die Angaben sind ein bisschen unterschiedlich. Also zwischen 32 Millionen und 40 Millionen Jahren vor unserer Zeitrechnung natürlich. Und zwar, also das waren nicht Blüten, sondern das waren Blätter. Und zwar, weil die Rosenblätter ja so charakteristisch gefiedert sind und eben auch meistens einen gesägten Rand haben. Und das konnte man eindeutig als Rosen identifizieren. Und ich finde es schon sehr spannend, dass es schon so lange Rosen gibt. Dr. Ehrentraut Bayer ist leitende Sammlungsdirektorin im Münchner Botanischen Garten. Jedes Jahr lädt sie dort im Juni zur Rosenschau ein. Dann erfüllt, vor allem morgens, wenn der Tau noch auf den Blüten liegt, ein zarter, süßer Duft den farbenprächtigen Garten. Und viele Besucher vergraben versonnen ihre Nase in einer der Rosenblüten. Also die meisten reagieren eigentlich auf die, die etwas üppiger sind. Also wenn zum Beispiel so eine Kletterrose einfach ganz üppig blüht und zum Beispiel über den Laubengang hängt, da schauen wirklich alle hin. Und was dann auch toll ist, also der Geruch ist bei den alten Rosen, das spielt auch eine Rolle. Kennzeichen der Rose sind die bereits erwähnten gefiederten Blätter und natürlich ihre Stacheln. Stacheln wohlgemerkt, nicht Dornen, wie es oft fälschlicherweise heißt. Die Stacheln schützen die Blume vor dem Gefressenwerden und sie dienen der Rose, was viele nicht wissen, auch als Sonnen- und Windschutz. Vor allem im Winter, wenn die Sonne die Pflanze gnadenlos verbrennen würde, sind sie sozusagen das Sonnensegel der Rose. Manche Rosen verwenden ihre Stacheln auch zum Klettern. Dem Volksmund zufolge soll der Teufel die Kletterrosen erschaffen haben, um auf den dornigen Stacheln in den Himmel steigen zu können. Rosen gehören zur Gattung der Rosengewächse, den sogenannten Rosaceae. Diese sind weltweit verbreitet, vor allem auf der Nordhalbkugel. Zur großen Familie der Rosaceae zählen auch viele Obstarten wie Apfel, Birne, Quitte, Himbeere und Brombeere, Kirschen, Pflaumen und Mandeln. Rosen bilden eine Lebensgemeinschaft mit den sogenannten Mykorrhiza, ein unterirdisches Pilzgeflecht, das die Feinwurzeln der Rose ummantelt. Von dieser Symbiose profitieren Pilz und Rose. Denn die Pflanzen vergrößern so ihre Aufnahmefläche und werden besser mit Wasser und Nährstoffen versorgt. Allerdings hat die unterirdische Lebensgemeinschaft auch einen Nebeneffekt, der sich nicht auf Anhieb erschließt. Pflanzt man viele Rosen dicht nebeneinander, wie das zum Beispiel in Kuranlagen gern gemacht wird, vertragen sie sich auf Dauer nicht, sagt der Rosenspezialist Rudolf Müller. Er hat lange als Gärtner im Münchner Botanischen Garten gearbeitet und bietet dort Führungen an. Da Pflanzen mit Pilzen zusammenleben, die Pilze umhüllen diese Wurzelspitzen. Wurzelspitzen, die wachsen jeden Tag ein bisschen weiter und die Pilze auch mit. Die sterben aber ziemlich schnell ab und das abgestorbene Material bleibt im Boden. Jetzt kann man sich lebhaft vorstellen, wenn da jetzt so ein paar Rosen übereinander stehen, ist immer das gleiche Material, das ist der gleiche Abfallstoff. Jetzt leben die in eigenem Abfall und das geht auf die Dauer nicht gut. Und das kann man natürlich dann schon reduzieren, wenn man Rosen nicht so in riesige Beete pflanzt, sondern mischt was anderes mit ein. Es gibt so viele schöne einjährige Pflanzen, die ja sehr viele Insekten auch anlocken. Und dann ist dieses Problem nicht so groß. Aphrodite, nach der natürlich auch eine rosa Rose benannt ist, wurde der Legende nach mit einem weißen Rosenstrauch aus dem Schaum des Meeres geboren. Erst als die Liebesgöttin zu ihrem sterbenden Geliebten Adonis eilt und in Rosendornen tritt, färbt ihr Blut die weißen Rosen rot. Einer anderen Sage nach blieb die Rose als Rest des ersten Morgenrots auf der Erde zurück. Und im Islam heißt es, die Rose sei aus einem Schweißtropfen des Propheten Mohammed entstanden. Es gibt viele Legenden, die sich um die Rose ranken. Immer wieder geht es darin um Liebe und Leidenschaft, Unschuld und verlorene Unschuld, Vergänglichkeit und Tod. Diese Aspekte ziehen sich durch die gesamte Kulturgeschichte der Rose bis heute. Als sie ihn erwartete, war Rosenaufgang. Sie hielt den Sommer in der Hand. Als er nicht kam, zählte sie bis 100, bis 1000, bis unendlich. Als er kam, war sie eine Statue mit Taubenaugen, abgehauenem Mund. Rose Ausländer. Die stehen ja als Symbol für so viele Sachen. Also sie stehen sowohl für Verführung als auch für Reinheit und Unschuld. Sie stehen für Schmerz, sie stehen für Freude, sie stehen für Glück, sie stehen für Liebe. Und ein bisschen spielt sicher eine Rolle dieser Gegensatz zwischen der, wie man richtig sagen würde, Bestachelung der Dornen, oder man spricht halt immer von Dornen eigentlich, zwischen der Bestachelung der Rosen und dieser Blüte, weil das ist so, das eine erzeugt Schmerz, das andere erzeugt Freude. Also man kann in die Rose auch viel hinein interpretieren, was sie alles symbolisiert. Noch eine spezielle Bedeutung hat die Rose als Symbol der Verschwiegenheit. Im alten Rom hängte man bei geheimen Besprechungen eine Rose an die Decke, um die Anwesenden an Diskretion zu erinnern. Sub rosa dictum, unter der Rose gesprochen, steht für die Aufforderung zur Verschwiegenheit. Auch die Stuckrose über dem Tisch in der bürgerlichen Wohnstube hatte diese Bedeutung. Im Hochmittelalter wurden Rosenverzierungen in Ratssälen angebracht, und manchmal hing auch nur eine frische Rose symbolisch an der Tür des Stadtrats, um das Sub rosa anzudeuten. So vielfältig und detailreich die Geschichten rund um die Rose sind, die erste bekannte Abbildung einer Rosenblüte ist von großer Schlichtheit, erklärt die Kunsthistorikerin Stefanie Hauschild, die selbst ein Buch über Rosen veröffentlicht hat. Auf Kreta hat man im Palast von Knossos Darstellungen von Rosenblüten gefunden. Aber die sind sehr schlicht und sehr stilisiert. Und botanische Zuweisungen kann man mit so einer Darstellung nicht machen. Aber wir wissen, dass sie auf jeden Fall blassrosa gewesen ist, diese Rose in Knossos, und 5 Blütenblätter hatte. Also unseren Wildrosen doch noch sehr geähnelt hat. Viele der heute so kargen griechischen Inseln sollen einst von Wildrosen überwachsen gewesen sein. Die Insel Rhodos verdankt der Rose sogar ihren Namen. Rhodon ist das griechische Wort für Rose. Die seefahrenden Bewohner von Rhodos prägten die Rose auf viele ihrer Münzen, die sich als Währung im ganzen Mittelmeerraum verbreiteten. In der Antike war Rhodos berühmt für seine Rosensträucher und für seine Rosenzucht und für den Export von Rosenblüten damals. Denn Rosenblüten waren im antiken Griechenland ein unglaublich wichtiges Handelsgut. Man hat Rosen wirklich gezielt in Gärten gezüchtet, man hat diese Rosen wild gesammelt. Und Frauen haben diese Rosenblüten auf dem Markt weiterverkauft und manchmal sogar auch gleich weiterverarbeitet. Sie waren unheimlich wichtig als Kränze, als Schmuck für die Feste, als Blumenkränze. Man hat die Rosen auf den Altar gelegt. Und da hätten wir auch wieder eine Verbindung zu Tod und Vergänglichkeit. Sie waren auch Grabschmuck. Also man hat die Toten mit Rosen geehrt. Niemand kam damals auf die Idee, Blumen einfach ihrer Schönheit wegen in den Garten zu pflanzen oder in eine Vase zu stellen. Rosen wurden in erster Linie angebaut, um die Blütenblätter zu trocknen oder Duftstoffe aus den Blüten zu gewinnen. Schon damals gab es erste Formen von Rosenöl und Salben. Als die Rose auf Handelswegen das Römische Reich erreichte, wurde sie in kürzester Zeit zu einem begehrten Luxusgut. Kleopatra soll ihren Geliebten Mark Anton in einem Raum willkommen geheißen haben, in dem er knietief in Rosenblättern versank. Schon bald übertrafen allerdings Marc Antons Landsleute die ägyptische Königin, indem sie für ihre Feste ganze Schiffsladungen mit Rosen aus Ägypten importierten. Ein großer Teil der römischen Rosen kam aus Ägypten, aus dem römisch besetzten Ägypten, weil einfach das Klima für den Rosenanbau günstig war. Die Rosen damals blühten nur einmal. Also unsere Rosen, die von Mai bis November unablässig Blüten hervorbringen, sind eine sehr junge Züchtung. Damals blühten Rosen nur einmal und in Ägypten blühten sie 2 Monate vorher, bevor in Italien die Blüten angefangen haben. Und deshalb wurde ein großer Teil der Rosen aus Ägypten bezogen. Bei den Gelagen der römischen Adeligen wurden die Gäste mit Rosengirlanden geschmückt. Sie schritten auf Rosenteppichen zur Gasttafel und ihre Weingläser wurden mit schwimmenden Blütenblättern verziert. Überliefert ist eine grausige Geschichte von einem besonders pompösen Gastmahl, bei dem ein üppiger Regen von Rosenblättern auf die Gäste herabging. Das ist aus der Biografie der römischen Kaiser von Sueton. Die wurden im 19. Jahrhundert unheimlich gerne gelesen von den Engländern. Oscar Wilde war einer davon. Und aus dieser Zeit stammt ein ganz wunderbares Bild von dem holländisch-englischen Maler Sir Lawrence Aylmer Terdima. Der hat den Kaiser Heliogabal gemalt, wie er auf einem Fest seine Gäste mit Rosenblütenblättern überschüttet. Leider waren diese Gäste schon derartig betrunken, dass sie sich aus diesem Schauer von Rosenblättern nicht mehr befreien konnten und deshalb erstickt sind. Angesichts der Verschwendungssucht seiner Landsleute sah sich sogar Horaz genötigt, Brot statt Rosen zu fordern. Anstatt ganze Landstriche mit Rosen zuzupflastern, solle man lieber Getreide für die notleidende Bevölkerung anbauen, mahnte der römische Dichter. Mit dem Ende des Römischen Reichs fand der Rosenanbau nur noch in Klostergärten statt. Karl der Große verordnete 794 den Anbau von Obst, Gemüse, Heil- und Zierpflanzen, einschließlich der Rose als Heilpflanze, und brachte die Rose so in private Gärten zurück. Früher wurden Rosenessenzen innerlich bei Blutungen, Weißfluss, Durchfall und Lungenkrankheiten verwendet und bei leichten Entzündungen im Mundraum. Auch heute noch hat die Rose einen festen Platz in der Naturheilkunde und aus der Naturkosmetik ist sie nicht wegzudenken. Zuerst gab es in Deutschland nur wenige Rosensorten, die auch nur einmal im Jahr blühten. Erst um 1790 brachten Seefahrer Rosen aus China nach Mitteleuropa, die vom Frühsommer bis zum Spätherbst mehrfach oder andauernd blühten. Die Rosenzucht war lang eher Zufall als gezielte Züchtung. Erst Anfang des 19. Jahrhunderts begannen Züchter, vor allem in Frankreich, mit gezielten Experimenten, um neue Rosen zu kreieren. Also die Rosen lassen sich sehr leicht kreuzen. Und das ist eigentlich auch das Geheimnis oder einer der Vorteile der Rosen, dass sie eben so vielfältig sind. Also in unserer heutigen Zeit, durch diese Kreuzung von den chinesischen und den europäischen oder kaukasischen Rosen, ist eine derartige Vielfalt entstanden. Und dieser Faszination, glaube ich, kann sich keiner entziehen. Natürlich ist es mühsam, Rosen zu züchten. Also nicht, dass die Rosenzüchter, wenn sie das hören sollten, jetzt denken, ich wüsste nicht, das wäre mühsam. Aber es geht eben einfacher als bei anderen Pflanzen. Und es ist so eine enorme Vielfalt bei den Rosen. Also man kann eben mit Duft, mit Farbe, man hat kleine Blüten, man hat große Blüten, mit einfachen Blüten, mit großen gefüllten Blüten. Man hat also Beetrosen niedriger, man kann hohe haben, man kann Kletterrosen haben. Die Geschichte der modernen Rosenzucht ist eng verknüpft mit den Teerosen, die im 19. Jahrhundert aus China importiert wurden. Sie kamen mit den Handelsschiffen der East India Company und reisten in Gesellschaft von Teesäcken nach England. So sollen sie auch zu ihrem Namen gekommen sein. Teerosen sind die wohl exquisitesten und elegantesten Rosen, die je gezüchtet wurden. Allerdings sind sie sehr frostempfindlich. Aus der Kreuzung von chinesischen Teerosen mit europäischen Rosensorten entstanden im 19. Jahrhundert die ersten modernen Rosen. Die Teehybriden oder Edelrosen. La France heißt die berühmte erste Teehybride. Eine silbrig schimmernde Rose mit dicht gefüllten großen Blüten und gefälligem Wuchs, guter Frosthärte und edel wirkenden, hochgebauten Knospen. Weltweit gibt es schätzungsweise 10.000 bis 30.000 verschiedene Rosensorten. Die Züchter, die neue Blumen vor Augen haben, brauchen eine Engelsgeduld und ein Gespür für Trends, so Manfred Settmann von der Gesellschaft Deutscher Rosenfreunde. Dieser Zusammenschluss von Züchtern und Rosenliebhabern besteht bereits seit 1887. Das ist furchtbar schwierig für einen Züchter, dass er irgendwie in 10 Jahren schon weiß, was da gefragt ist. Eine Rosensorte, bis sie an den Markt kommt, dauert ca. 10, 11 Jahre, muss man sagen, weil es wird aus Kreuzungen selektiert und da werden Hunderte, Tausende oft weggeschmissen, bis man diese eine Rose findet, die die ganzen Aktivitäten entwickelt, die man von ihr wünscht. Ne? Und das ist halt schwierig und wie gesagt, 10 Jahre Arbeit und dann noch genau getroffen haben, was ist dann gefragt, das ist schwierig. Ne? Am Ende steht für geduldige Rosenzüchter, wenn alles gut geht, ein begehrtes Prädikat. Die Allgemeine Rosenneuheitenprüfung, kurz ADR. Eine Rose, die hat eine ADR-Prüfung, wenn die mal erreicht ist, dann ist die wirklich so gesund und hat bewiesen in Prüfungsgärten, davon gibt es 11 in Deutschland, dass in diesen 11 Prüfungsgärten die Rose ohne Spritzmittel ausgekommen ist und immer gesund dagestanden ist, den Duft, den sie verspricht, auch gehalten hat, die Blühfreudigkeit und verschiedene Wuchsformen, dass die nicht wieder so Kraut- und Rübenrose daherkommt, sondern wirklich einen schönen Habitus hat, und zwar im Durchschnitt in allen 11 Prüfungsgärten. Ne? Nur 160 Rosensorten haben es bisher auf die ADR-Liste geschafft. Mehr als 2000 Rosensorten wurden dafür getestet. Von den heimlichen Rosen. Oh, wer um alle Rosen wüsste, die rings in stillen Gärten stehen. Oh, wer um alle wüsste, müsste wie im Rausch durchs Leben gehen. Du brichst hinein mit rauen Sinnen, als wie ein Wind in einen Wald. Und wie ein Duft wehst du von hinnen, dir selbst verwandelte Gestalt. Oh, wer um alle Rosen wüsste, die rings in stillen Gärten stehen. Oh, wer um alle wüsste, müsste wie im Rausch durchs Leben gehen. Christian Morgenstern. Eine Rose ist eine Rose ist eine Rose. Gertrude Stein bezog sich mit dieser viel zitierten Gedichtzeile ursprünglich auf eine Frau namens Rose. Erst später wurde daraus der Hinweis, dass Dinge einfach sind, was sie sind, nicht mehr und nicht weniger. Das würde natürlich die Kandidatin, die vom Bachelor ihre langstielige rote Rose überreicht bekommt, ganz anders sehen. Oder die Ehefrau, die von ihrem reumütigen Ehemann einen riesigen Strauß Rosen bekommt. Klar sind Rosen mehr als bloß schöne Blumen. Sie sind jedoch über Jahrtausende so mit Bedeutung aufgeladen und auch überfrachtet worden, dass man sie heute als Metapher kaum mehr guten Gewissens verwenden kann. Außer vielleicht im Poesiealbum. Ich kenne eine Rose, die lacht mir immer zu. Die Rose, die ich meine, liebe Andrea, Sabine, Rosmarie, Julia, die bist du. Die Kunsthistorikerin Stefanie Hauschild, die selbst ein Buch mit dem Titel Rosenträumerei verfasst hat, sie schüttelt sich bei vielem, was Rosen heute angedichtet wird. Ich bin immer wieder entsetzt, wie banal Rosen in unserem Alltag eigentlich geworden sind. Denken Sie, es gibt Daily Soaps, die heißt Rote Rosen. Grausig. Es geht immer um diese langstielige, dunkelrote, halb geöffnete Rose, die man bei jedem Floristen bekommt und Männern, denen gar nichts mehr einfällt, die schenken ihrer Frau, ihrer Freundin, ihrer Geliebten natürlich diese langstieligen, unglaublich teuren, dunkelroten Rosen. Finde ich furchtbar traurig, weil es Rosen ja in so vielen Versionen und Farben und Formen gibt. Aber meistens kriegt man eben diese anderen Rosen. In der populären Lyrik, das heißt im Schlager, im Rocksong, in der Liebesballade, habe ich in den letzten Jahren leider auch nichts wirklich Tolles gefunden. Und selbst jemand wie Bon Jovi singt von einem Bett voller Rosen, in das er seine Geliebte legen will. Und ich glaube, das ist nur für wirklich Verliebte überhaupt noch erträglich. Auch wenn es fast unmöglich geworden ist, die Rose in der Kunst mit einem frischen, unverbrauchten Blick zu sehen und originell darzustellen, im Garten und in der Natur behält sie bis heute ihren Platz als Königin der Blumen. Und wer immer mit ihr zu tun hat, kommt zwangsläufig irgendwann ins Schwärmen von seiner ganz persönlichen Lieblingsrose. Das ist Rosa Persica. Das ist eine winzige Rose, ist ein knalliges Gelb, leuchtet wie eine Ampel und dazwischen ein knalliges Rot unten drinnen und ist ganz flach, wächst die am Boden dahin. Die wächst in der Nähe von Quellen in Persien. Die ganzen Quellgebiete sind ja alles Steine, sonst wächst da nichts drin und dann überwächst die. Das ist so was Schönes, wenn man die mal gesehen hat, dann vergisst man die anderen eigentlich alle.